Erster, du sollst einen Altar aus Akazienholz bauen. Er soll quadratisch sein, 5 Maßeinheiten lang und breit und 3 Maßeinheiten hoch. Zweiter, an den 4 Ecken des Altars sollst du Hörner anbringen, die fest mit ihm verbunden sind, und den ganzen Altar mit Kupfer überziehen. Dritter, alle Geräte, die für den Altar benötigt werden, wie zum Beispiel Töpfe zum Entfernen von Asche, Schaufeln, Becken und Gabeln, sollst du aus Kupfer herstellen. Vierter, du sollst auch ein Gitter aus Kupfer für den Altar machen und an dessen 4 Ecken 4 kupferne Ringe befestigen. Fünfter, dieses Gitter sollst du unterhalb des umlaufenden Randes des Altars anbringen, so dass es bis zur Mitte des Altars reicht. Sechster, für den Altar sollst du auch Stangen aus Akazienholz machen und diese mit Kupfer überziehen. Siebter, diese Stangen sollen durch die Ringe gesteckt werden, damit man den Altar an beiden Seiten tragen kann. Achter, du sollst den Altar aus Brettern bauen, so dass er innen hohl ist. Sie sollen ihn genauso machen, wie es dir auf dem Berg gezeigt wurde. Neunter, den Vorhof der Stiftshütte sollst du wie folgt bauen. Für die Südseite sollen Vorhänge aus feinem, gezwirntem Leinen 100 Maßeinheiten lang sein. Zehnter, dazu gehören 20 Säulen mit 20 kupfernen Füßen. Die Haken der Säulen und die Ringe sollen aus Silber sein. Elfter, für die Nordseite sollen ebenfalls 100 Maßeinheiten lange Vorhänge sein, mit 20 Säulen, 20 kupfernen Füßen und silbernen Haken und Ringen. Zwölfter, die Westseite des Vorhofs soll 50 Maßeinheiten lange Vorhänge haben, mit 10 Säulen und 10 Füßen. Dreizehnter, die Ostseite des Vorhofs soll ebenfalls 50 Maßeinheiten lang sein. 14. Auf der einen Seite der Ostseite sollen 15 Maßeinheiten lange Vorhänge sein, mit 3 Säulen und 3 Füßen. 15. Auf der anderen Seite sollen ebenfalls 15 Maßeinheiten lange Vorhänge sein, mit 3 Säulen und 3 Füßen. 16. Das Tor des Vorhofs soll einen 20 Maßeinheiten breiten Vorhang haben, der kunstvoll aus blauem und rotem Purpur, Karmesin und feinem, gezwirntem Leinen gewebt ist. Dazu gehören 4 Säulen mit 4 Füßen. 17. Alle Säulen des Vorhofs sollen ringsum silberne Ringe und silberne Haken haben, aber ihre Füße sollen aus Kupfer sein. 18. Der Vorhof soll 100 Maßeinheiten lang, 50 Maßeinheiten breit und 5 Maßeinheiten hoch sein. Die Vorhänge sind aus feinem, gezwirntem Leinen und die Füße der Säulen aus Kupfer. 19. Alle Geräte, die für den heiligen Dienst in der Stiftshütte benötigt werden, sowie alle Heringe der Stiftshütte und des Vorhofs sollen aus Kupfer sein. 20. Du sollst den Israeliten befehlen, dass sie dir reines Olivenöl bringen, das durch Zerstoßen gewonnen wird, damit die Lampen im Leuchter immer brennen können. 21. Im Zelt der Begegnung, außerhalb des Vorhangs vor der Bundeslade, sollen Aaron und seine Söhne die Lampen so herrichten, dass sie vom Abend bis zum Morgen vor dem Herrn brennen. Dies ist eine ewige Pflicht für alle Generationen der Israeliten.